Kidzone Hörerrätsel. Jetzt wird's knifflig. Steht euch wieder der Sinn nach coolen Preisen? Dann zückt schon mal die Schreibgeräte. Ein tolles Überraschungspaket wartet auf seine neuen Besitzer. Jetzt heißt es nur noch die Gehirnwindungen einschalten und die Buchstaben aneinander rein. Schon habt ihr das Lösungswort. Den ersten Buchstaben liefert euch ein witziger Anime-Charakter, der gerne mal seinen Hintern entblößt. Von ihm notiert euch bitte den zweiten Buchstaben. Die zweite Frage ist etwas kniffliger. Animes entstehen oft als Umsetzung eines Comics. Wie nennt man einen Comic in Japan? Von diesem Wort braucht ihr den letzten Buchstaben. Im Kino bricht der Film gerade alle Rekorde. Für Frage 3 müsst ihr wissen, woraus Keanu Reeves alias Neo alle anderen Menschen befreien will. Der erste Buchstabe bringt euch der Lösung schon wieder näher. Frage 4 könnt ihr sicher spielend lösen. Es gibt sie von Yu-Gi-Oh!, One Piece oder auch Pokémon. Und man kann sie tauschen, andere braucht man für Mau Mau oder Uno. Sicher habt ihr euch den vierten Buchstaben dieses Wortes schon längst aufgeschrieben. Kennt ihr Beyblade? Dann solltet ihr bei dieser Frage auch keine Probleme haben. Er ist der beste Freund von Tyson und immer gut drauf. Wie ist der Name des Kreiselstrategen? Der zweite Buchstabe seines Namens liefert euch Lösungsbuchstabe Nummer 5. Auf RTL 2 treiben seit April in One Piece die Piraten ihr Unwesen. Buchstabe Nummer 6 findet ihr am Namensende des kleinen Rentiers, das von seiner Herde ausgestoßen wurde und viel Ahnung von Medizin hat. So, und nun kommt auch schon die letzte Frage. In welcher Serie flimmern Son Goku, Vegeta und Trunks über den Bildschirm? Wenn ihr es wisst, fügt noch den fünften Buchstaben des Serientitels dem Lösungswort hinzu und es ist komplett. Habt ihr alles richtig beantwortet, ergeben die 7 Buchstaben den Namen eines kleinen Hamsters, der mit seinen Freunden viele coole Abenteuer erlebt. Jetzt nur noch die Antwort eingetütet und abgeschickt an die Kidzone-Redaktion. Dr. Maxstraße 77 in 90762 Fürth. Das Kennwort ist wie immer Hörerrätsel. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2003. Vielleicht gehört euch dann schon bald unser Überraschungspaket. Die Lösung des letzten Rätsels war Lorenor und gewonnen hat Michaela Hagen aus Bad Füssing. Viel Spaß damit! Yeah.